Ich begrüße Sie zur zweiten Stunde und dem zweiten Teil unseres Themas von Hawaii nach Südasien, die indisch-klassische Gitarre. Am Mikrofon Lothar Meyer. Im ersten Teil haben wir von der Herkunft der indischen Slide-Gitarre erfahren. Sie leitet sich aus der Steel-Hawaii-Gitarre ab. Im Jahre 1931 brachte sie der hawaiianische Sänger und Musiker Tao Mö nach Indien. Bis ins 21. Jahrhundert hinein wurde dieses Instrument von indischen Musikern baulich wie spieltechnisch weiterentwickelt, wie von Barun Kumar Pal unter Mitwirkung der Sita-Legende Ravi Shankar oder von Debashish Bhattacharya aus Kolkata. Beide hörten wir in Teil 1. In Indien gibt es auch eine Instrumentalistin auf der Slide-Gitarre. Dr. Kamala Shankar hat das Licht der Welt erblickt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Sie wurde 1966 geboren in Thanjavur. Dennoch ist Kamala Shankar eine Vertreterin der nordindischen Klassik, der Hindustani-Musik. Auf Initiative ihrer Mutter wurde Kamala ab dem 6. Lebensjahr unterrichtet von Pandit Amarnath Mishra im Stile der Banaras Gharana, einer der Musikschulen Indiens. Die Ausbildung wurde fortgeführt unter Leitung des Sängers Pandit Chanulal Mishra in Varanasi und von Sitarmeister Bimalendu Mukherjee. Anstatt Zahnmedizin zu studieren, schrieb sich Kamala an der renommierten Banaras-Hindu-Universität ein. Hier schloss sie mit einem Master of Sciences und einer Doktorarbeit über Musik ab. Naturgemäß befasste sich ihr Thema mit dem Instrumentalspiel auf der indischen Gitarre. Auch Kamala Shankar spielt eine Sonderanfertigung wie viele ihrer Kollegen. Ihre indische Slide-Gitarre ist eine artmodifizierte Form einer echten Hawaii-Gitarre. Die Typenbezeichnung lautet Shankar-Gitarre. Der Instrumentenbauer Bishant Dasharma fertigte sie an. Dasharma gehört der renommierten Instrumentenmanufaktur Ricky Ram & Sons in Neu-Delhi an. Die Shankar-Gitarre wurde aus einem einzigen Holzblock gefertigt, mit besonders dicken Wandungen und Schallloch und 20 Saiten. Es sind 4 Melodiesaiten, ergänzt durch 4 Rhythmussaiten, den Chikaris, und 12 als mitschwingende Drohnensaiten, den Tarafs. Dr. Kamala Shankar hören wir nun mit dem Abendrager Shyam Kalyan. Die Aufnahme findet sich auf der CD Kamala Shankar Music Melody on the Guitar, Hindustani Songs aus dem Jahre 2006. Thank you. Thank you. Nach Dr. Kamala Shankar auf ihrer 20-seitigen Shankar-Gitarre kommen wir zu Shavand Rao Naidu. Dieser Musiker lebt in Hyderabad, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Andhra Pradesh. Shavand Rao Naidu wurde in Mumbai ausgebildet von dem Musiker Sri Dinesh Kumar Sampat. Ab seinem 8. Lebensjahr erlernte Shavand das Spiel auf der Hawaii-Gitarre. Das Instrument von Shavand ist eine 90-seitige Gitarre. Sie wurde von ihm selbst modifiziert. Der Klang der hawaiianischen Gitarre sollte möglichst originalgetreu erhalten bleiben. Er wurde erweitert um das Klangspektrum von indischen Lauten, wie das der Surbahar und Sitar. Shavand Rao Naidu stellte seine Shavand-Gitarre erstmalig der Öffentlichkeit vor im Jahre 1991 im Max Müller Bhavan, dem Goethe-Institut in Hyderabad. Wir hören Shavand Rao Naidu mit dem Spätabendrager Jock aus der CD Relax Your Mind aus dem Jahre 2001. Auf der Tabla begleitet Nitin Mitta. Thank you. Mm.